alle Zeit gefließen, uns auf gutem Weg zu wissen, unter seiner Gnadenschein. Nein, nein, Gott ist alle Zeit gefließen, uns auf gutem Weg zu wiesen, unter seiner Gnadenschein, seiner Gnadenschein. Nein, nein, Gott ist alle Zeit Ja.